Die Menschen, Herr Reichsmarschall, werden mich später oft fragen, was wohl ein Mann wie Sie als letztes gedacht haben mag. Und ich werde nichts zu sagen haben. Wissen Sie was? Sagen Sie diesen Leuten doch bloß, mich können zwar die Ausländer, die mich verurteilt haben, töten, aber sie haben nicht das Recht, über mich zu urteilen. Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden, der Führer ist gefallen. Getreu seiner großen Idee, die Völker Europas vor dem Bolschewismus zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Helden tot gefunden. Here today, priest.